Wer sagt denn, dass in der Sowjetunion niemals etwas Aufregendes passiert? Es war sogar ein außerordentliches Jahr bisher, Genossen. Nach nur 8 Jahren Wartezeit erhielt ich heuer endlich mein neues, wenn auch etwas vergilbtes Gebiss, das ganz offensichtlich dem Mund einer Leiche entnommen war. Es passt nicht und fällt mir jedes Mal raus, wenn ich Luft hole. Das Schloss meiner Bürotür ist nach all diesen Jahrzehnten immer noch nicht repariert. Aber ich erfand heuer ein cleveres Alarmsystem. Ich verdrahtete die aus der Wand ragenden nackten Elektrokabel so, dass jeder, der versucht, hier einzubrechen, augenblicklich und endgültig per Stromschlag getötet wird. Marlow, Privatschnüffler ohne Einkommen. Marlow und der Rote Ripper von David Zane Meyerowitz. Musik Bernd Keul. Regie Jörg Schlüter. Es war auch eine Rekordernte-Saison für die Tatterkreisnager, die unser Paradies des Volkes regieren. Im Jahr der Ratte 1984, bis Juri Wladimirowitsch Andropow, ein Ex-KGB-Schläger, nach nur 2 Jahren an der Spitze der Rattenmeute ins Gras. Die fette Ratte Konstantin Tschernenko ersetzte ihn, doch überdauerte er nur 6 Monate, bis ihn ein Emphysem erstickte auf seinem holprigen Aufstieg ins bolschewistische Walhalla. Das alles ging so schnell, dass heute im Jahr 1985... Gorbatschow, kommen Sie rein, setzen Sie sich, Marlow. Ich kann nur stehen. Meine Hemos richten verheerenden Schaden an in meinem alternden Tuchus. Oh, Entschuldigung, das heißt, in meinem alten Arsch. Jeder erste Parteisekretär der Sowjetunion muss früher oder später den Detektiv Marlow kennenlernen. Chruschtschow hat eine Schwäche für Sie, wie Sie wissen. Brezhnev hat Sie ausgequetscht wie eine Zitrone. Und Andropow musste mehrfach daran gehindert werden, Ihnen die Gurgel durchschneiden zu lassen. Eine Schande, dass der letzte Kerl abgekratzt ist, bevor er sich eine Meinung über mich bilden konnte. Wodka? Vor 6 Uhr früh rühre ich das Zeug nicht an. Ja, bedauere Sie, mitten in der Nacht aus dem Bett geholt zu haben. Ich war ohnehin nur dabei, meine Schlaflosigkeit auszuschlafen. Ich brauche Ihre Hilfe, Marlow. Da sind Mörder unterwegs in der Region Irkutsk. Genauer gesagt in Angarsk, in Oblast Irkutsk. Sie waren schon mal dort. Sie kennen die Gegend. Moment mal, immer mit der Ruhe, Kumpel. Ein Mörder. Das ist Angelegenheit der Polizei, nicht wahr? Wenn Sie der erste Parteisekretär der UdSSR wären, würden Sie dann der Polizei vertrauen? Hören Sie, Marlow. Nein, jetzt hörst du mir zu. Gorbatschow. Gorbatschow. Marlow macht keinen Smalltalk. Wenn du Männerabendklatsch willst, lad mich zu einem Pokerspiel ein mit einem Fass Fusel und ein paar Nutten als Dekor. Ansonsten sag mir direkt, wo es brennt. 53 Morde in 2 Jahren. Warum sollten 53 Morde in Sibirien für den Kreml eine große Neuigkeit sein? Sagen wir mal, es ist schlecht für den Tourismus. Sagen wir es nicht. Die einzigen Touristen in Angarsk sind die Aasgeier, die sich aus den offenen Kloaken der Stadt ernähren. Es verschlechtert das Ansehen der Sowjetunion. Wie könnte irgendwas schlechter sein als dieses Ansehen? Sie erwarten doch nicht im Ernst, dass ich hier im Kreml die Wahrheit sage, oder? Nicht wirklich. Aber ich hatte gedacht, du wärst vielleicht eine andere Sorte von Ratte als die vorigen. Bin ich vielleicht? Höchstwahrscheinlich nicht. Geben Sie mir Zeit, Marlow. Es gibt hier ein paar Generäle der alten Schule und die sind mörderisch unzufrieden, weil ich jetzt da bin. Also, Irkutsk. Wann? Heute. Jetzt. Schlafen Sie im Zug. Ich bin schon weg. Marlow, eins noch. Sparen Sie sich die Spucke, Kumpel. Ich weiß es schon. Sie wissen? Ja, ich war nie hier. Zum Glück liegt Oblast Irkutsk nur 4206 Kilometer von Moskau entfernt, so dass mir die kleine 74-Stunden-Zugreise reichlich Siesta-Zeit gab. Und wenn mich meine Schlaflosigkeit übermannte, wie immer, leisteten mir die letzten Donald Duck-Hefte Gesellschaft. Ich hatte sie vor 5 Jahren auf dem Schwarzmarkt im Gorbuschka-Viertel unter einem Ladentisch entdeckt und für eine Handvoll Schwarzmarkt-Dollars erworben. Jetzt las ich ein jedes gut 15-mal durch. Dich nach all diesen Jahren wiederzusehen, Jeskini, macht mich richtig nostalgisch. Und wonach sehnst du dich? Nach all diesen herrlichen Jahren, in denen ich deinen scheiß Punim nicht sehen musste. Du wirst alt, Baritschko. Was kann man sonst tun in einem Gask? Malow, geh mir nicht auf die Eier. Du bist nicht hier, um Heilwasser zu trinken. Wenn du in der Stadt bist, kann das nur heißen Ärger. Also, worum geht's? Als Polizeichef muss ich das wissen. Privatangelegenheit, Genosse Polizeichef. In Angarsk ist nichts privat. Jeder besitzt hier ein Quäntchen von jedermanns Elend. Mach keinen Scheiß Ärger, Malow. Zurzeit ist es ruhig hier. Und ich will, dass es so bleibt. Ruhig? Wirklich? Es gibt keine ehrenwerten Bürger mit zerschossenen Kniescheiben. Niemand liegt erdrosselt in den Teergruben. Ach, du meinst diese alten Mafia-Erpressungen? Neuigkeiten reisen super schnell von hier nach Moskau. Aber das ist 4 Scheißjahre her. Der Osten ist jetzt ganz ruhig. Beschaulich sogar. Tatsächlich. Naja, dann werde ich eben beschauliche Ferien haben, wie in der guten alten Zeit, als die Gulag-Sanatorien voll im Trend waren. Nein, wo immer du hingehst, Malow, wirbelst du mit jedem Schritt schlechte Nachrichten auf wie Staub. Ich erwarte ein Telegramm von dir mit dem Poststempel vom anderen Ende der Welt und zwar noch vor diesem scheiß Wochenende. Hast du mich verstanden? Es war das Wochenende der örtlichen Kirmes, das Baritschko mir vorenthalten wollte. Spanferkel, Quass und Ausschweifung, anonyme Vögelei in Hinterhöfen, nichts Besonderes also, das den Polizeichef hätte nervös machen können. Beschaulich. Was immer die Region von Irkutsk einst gewesen sein mag, trostloser After des russischen fernen Ostens, offene Senkgrube sowjetischer Misswirtschaft, das sogenannte Paris Sibiriens. Diese Gegend ist und war nie beschaulich. Hey! Hey! Kann man einen armen, heimatlosen Pilger in diesem gottverlassenen Kaff vielleicht mal schlafen lassen? Steh auf! Zieh dich an! Sei so süß und dreh dich um, Soldatenjunge, dass ich mich in aller Bescheidenheit und diskret in meine schmutzige Unterhose zwängen kann. Durchsuch das Zimmer. Was erwartest du denn hier zu finden, Offizier, bei einem armen, mutterlosen Schlucker? Schnauze, Marlon. Ich stelle die Fragen. Aha. Und mit wem habe ich die Ehre? Hast du nicht. Fesselt ihn. Was soll das jetzt? Wenn du Jewgeni Marlow mitten in der Nacht überraschst, würdest du dann seine Arme freilassen? Aha. Mein alter Irkutsk-Ruf rennt mir voraus. Wer hat dich hergeschickt? Wen, mich? Ich will nur meine alte Babuschka besuchen, die ungefähr 500 Werst von hier in den Bergen lebt. Du solltest mal vorbeikommen und ihre hausgemachten Pelmeni in Form von kleinen Zinnsoldaten probieren. Du versorgst mich mit Gründen, dieses kleine Rendezvous nicht zu vergessen, Soldatenjunge. Du bist aus Moskau hergeschickt worden. Ich will wissen, warum. 53 Morde. Was für Morde? Oh, bitte, Soldat. Leutnant Sokotnov. Na, endlich ein bisschen Höflichkeit. Was geht hier ab, Sokotnov? hör zu. Nein, ich rede und du hörst zu. Da gibt's einen Massenmörder in dieser Stadt. Und der spielt auf einer verdammt lauten Trompete. Und die hat die Form einer blutigen Axt. Aber es hört ihm keiner zu. Alles ist beschaulich, sagt das Fremdenverkehrsbüro. Ja, so ruhig wie ein Friedhof voller Werwölfe. Warum kümmert sich die Armee nicht darum? Weil das alles reine Fantasie ist. Erfunden in Moskau. Nein, weil du Schiss hast. Sobald ich die 53 Morde erwähnte, hast du dich plötzlich in ein menschliches Wesen verwandelt. Und da gibt's einen Namen dafür. Kleiner Zinnsoldatenjunge. Welchen Namen? Terror. Und der hat lange Tradition hier, im beschaulichen Irkutsk. Nur, dass dieser Terror damals von KGB-Schlägern und ehemaligen Kosaken mit Bajonetten ausgeübt wurde. Ich will wissen, wer dich hergeschickt hat, Malov. Ich sag's dir, wenn du mir sagst, wer dir den Wink gegeben hat, dass ich hier bin. Das Schöne am Ausgepeitschtwerden ist, dass es dich auf einen fliegenden Zauberteppich zurückträgt in deine Kindheit. In diese idyllischen Zeiten, als deine Eltern vorgeben mussten, dass du etwas Schreckliches getan hattest, obwohl sie in Wirklichkeit nur von ihrem mörderischen persönlichen Prügelfieber ergriffen waren. Such eine Entschuldigung, irgendeine, und klatsch. Es gab ihnen so ein süßes Gefühl nach einer miesen Ernte oder einem sexfreien Geschlechtsverkehr. Klatsch! Soll der Junge dafür zahlen? Und genau so war es mit den wütenden Peitschern dieses rückständigen Regiments. Irgendwann verstanden sie durch mein Schweigen, dass ich nicht mehr nützlich war für sie. Also wurde ich aus der Kaserne begleitet, so wie ich reingebracht worden war. Das heißt, flach auf dem Arsch, um Jin Rome mit dem hungrigen Pferdefliegen in der nahegelegenen Klärgrube zu spielen. Marlow, flüstert eines dieser summenden Biester in mein Ohr. Geh nach Hause. Besorg dir billigen, hiesigen Fusel, schlaf dich aus, schmiere dir etwas Heilsalbe auf deinen Hintern. Schlechter Rat, bot seine Cousine in mein anderes Ohr. Nutz die Zeit und lass deiner Wut freien Lauf. Also, Baritschko, du hast mich an die Armee-Idioten verkauft. Hab ich nicht. Ich schwöre es. Was geht hier ab, Baritschko? Du hast 15 Sekunden zu antworten. 5, 3, 7. Ach, warum so langsam, Kumpel? Vielleicht ist dir lieber, wenn ich einen süßen Knackdialog mit deinen Fingerknöcheln anfange. Nein. 53 Morde in dieser Region in nur 2 Jahren. Und der hiesige Polizeichef. Das bist du, du Arschloch, falls du das vergessen hast. Tut, als wäre dieser Sumpf der Paradiesgarten. 61! 61 was? 61 Morde! Da ist keine Logik drin. Malov. Männer, Frauen, irgendwer. Leiche über Leiche. Wahllos, anonym, gleichgültig. Er macht nicht den geringsten Unterschied und mordet einfach, ohne vorher nachzudenken. Tee, Marlow. Noch etwas. Keiner der Morde gleicht dem anderen. Gewöhnlich ist da ein Hinweis, ein Thema, die Wiederholung eines Details in solchen Fällen. Aber nein, nicht einmal die Waffen. Keine Kohärenz. Axt, Rasierklinge, Gewehr, sogar ein Samurai-Schwert. Und Tonnen von Körperteilen und Blut. Literweise. Darum nennen ihn die Leute den Roten Ripper. Gibt es irgendwelche Zeugen, mit denen ich reden könnte? Scheiße nochmal, Malov. Niemand ist je Zeuge davon gewesen. Dieser Kerl arbeitet im Dunkeln. Er nimmt einen Anhalter mit und am nächsten Morgen findet man die Leiche des Opfers im Angara-Fluss. Beweise, Fingerabdrücke, irgendwas. Polizeichef. Er arbeitet sauber, makellos. Wir haben nie was gefunden. Nun, in dem Fall kann ich auch den 74-Stunden-Express zurück zur alten Mutter Moskau nehmen. Tut mir leid, deinen neuen Anzug ruiniert zu haben, Balitschko. Ich begleite dich zum Tor, Malov. Wo gehst du hin? Marina! Ich zeige ihm den Weg zurück in die Stadt, immer mit der Ruhe. Danke für den Tee, Frau Balitschko. Ja, ist lange her. Oh ja. Feodosia Lwowna Odnatschewa. Und wer ist diese Feodosia? Die einzige Überlebende. Ich hätte warten können bis zum Morgen. Meine Peitschenwunden klafften und schrien nach irgendeiner Notfall-Erste-Hilfe in Form von, sagen wir mal, altem Kentucky-Bourbon-Whisky. Ich hatte seit der Zugreise nicht mehr geschlafen und konnte mich nicht erinnern, wann zum letzten Mal irgendetwas Solides die Reise mit der Trans-Malov-Nahrungskanalbahn unternommen hatte. Immer mit der Ruhe, Jungs und Mädchen. Was wollen Sie? Verschwindet! Rufen Sie Ihre Hunde zurück, Feodosia Lwowna. Ich will Ihnen nichts Böses. Ich muss zugeben, dass es ziemlich blöd von einem männlichen Eindringling war, dies mitten in der Nacht und in der Mitte von nirgendwo zu einer Frau zu sagen, die beinahe ermordet worden wäre. Brauchst du eine Nachfüllung? Vielleicht brauche ich eine Nachfüllung, Glücksbienchen. Aber mein Glas auf keinen Fall. Hat dieses Spülwasser einen Namen? Natürlich. Ich nenne es Ivan der Schreckliche. Hast du sonst noch eine dumme Frage? Ja. Gibt es eine etwas weniger schreckliche Alternative zum alten Ivan? Wie viel ist dir das wert? Harter Bursche. Dein Gewicht in Gold. Das kannst du dir nicht leisten. Was ist das? Das ist etwas, das Jack Daniels heißt. Ist in der vergangenen Nacht über Alaska hierher geschmuggelt worden. Ich habe selber nie probiert. Kann nicht garantieren, ob es trinkbar ist. Was macht dich plötzlich so freundlich? Du siehst so aus, als wäre seit Ewigkeiten keiner freundlich zu dir gewesen. Was habe ich zu verlieren? Hey! Eine Flasche und vier Gläser, Ludmilla! Wer zum Teufel ist denn der Fremde? Und wer will das wissen? Karabelnikow! Karabelnikow. Seltsam. Ich habe nie von dir gehört. Sag meiner Gefährtin guten Tag, Kumpel. Meine beste Freundin. Sie heißt 9x19mm Parabellum Luger und ist die einzige Frau in dieser trostlosen, weiten Welt, die hundertprozentig treu ist. Wenn du die Knarre nicht hättest, ja, würde ich dir deine Scheißfresse einschlagen. Weißt du, du hast ja völlig recht, Karabelnikow. Ich werde dir was sagen. Lass uns tauschen. Hier, fang auf. Ja? Jetzt bist du im Vorteil. Du bist ich und ich bin du. Weißt du, wie man das Ding benutzt? Komm, ich zeig's dir. Prüf das Magazin. Ja. Lade. Sicherheitsriegel. Bumm. Kein dreckiger Fremder mehr. Warte, warte. Nur einen kleinen Moment. Bevor du mich erschießt. Was war das noch, was du mit mir machen wolltest? Ich hab's vergessen. Dir die Scheißfresse einschlagen! Ach, ja. Ja, das war's. Wie dumm von mir, das zu vergessen. Ah! Sonst noch wer, der ihm Gesellschaft leisten will bei der Siesta. Oder der sich zu mir gesellen will auf einen... Wie hast du dieses Geschenk des Himmels genannt, Glücksbienchen? Jack Daniels. So behandeln wir keine Fremden in unserer Stadt. Lass den Mitbürger aufstehen. Die anderen bringen Karabelnikow nach Hause, falls er sich noch bewegen kann. Los, raus, raus, raus! Du bist gerade noch rechtzeitig aufgetaucht, Kumpel. Du bist also der berühmte Jack Daniels, der zu meiner Rettung gekommen ist? Kravchenko, Viktor, Vorsitzender des Irkutsk Oblast Sowjet. Sie wollten dir nichts Böses, Genosse. Sind nur ein Haufen hiesiger Säufer. Hiesiger Schauspieler, die zufällig 2 Minuten nach mir auftauchten. Um 4 Uhr in der Früh, in einer Bar, die normalerweise um 3 zumacht. Sie waren geschickt worden, mich zusammenzuschlagen. Och, warum sollte dir irgendwer so Totschläger schicken? Sag's mir, Kravchenko. Du bist, wie war noch dieser Zungenbrecher? Vorsitzender des Irkutsk Oblast Sowjet. Da. Ich hab keine Ahnung, warum, aber das kann ich dir sagen. Ich weiß, wer du bist. Ich weiß, warum du hier bist. Und ich weiß sogar, wer dich geschickt hat. Was macht dich zu so einem Maven? Das ist mein Job. Alles zu wissen, was in diesem Oblast abgeht. Ich bin zuständig für das ganze Gebiet von Angarsk bis zum Ufer des Baikalsees. Wo ich übrigens meine Datsche habe. Ja, ja, ja, ja, ja. Na, sagen wir so. Ich bekam eine Mitteilung von oben, ganz oben, die mich bittet, dir alle mögliche brüderliche Hilfe zu gewähren. Warum ist das nicht früher ermittelt worden? Ist geschehen, ist geschehen. Ein Moskauer Polizeiteam erschien im ersten Jahr. 15 hochqualifizierte Genossen, als wir noch nur 15 Morde hatten. Nur. Ergebnis? Der Gerichtsmediziner, den sie mitgebracht hatten, wurde enthauptet im Wald gefunden. Und der Rest des Teams hastete mit eingeklemmten Schwänzen zurück nach Moskau. Wer zählt all diese Leichen? Baritschko? Ach, Baritschko. Baritschko ist ein Hans Wurst. Und ein Feigling. Er hatte eine Chance, den Mörder zu schnappen. Er war ihm direkt auf der Spur. Und dann erstarrte er auf der Stelle. Es sieht aus, als sei die ganze Stadt auf der Stelle erstarrt. Massenpsychose, Marlow. Es ist wörtlich so unsagbar, dass ihr das verdrängt. Was dem sogenannten Roten Ripper erlaubt zu morden, wann immer es ihm gefällt. Und es wird ihm bald wieder gefallen, fürchte ich. Hier. Was machen Sie mit meinen Hunden? Sie vergiften sie! In Wirklichkeit füttere ich sie nur mit rohen Nieren, Feodosia Lwowna. Damit ich diesmal ohne diese Hintergrundmusik mit Ihnen reden kann. Und ich schlage vor, dass Sie Ihr Gewehr weglegen, weil ich, sehen Sie, ein besserer Schütze bin. Und es gegen meinen Ehrenkodex geht, eine Frau zu erschießen, die nicht ordentlich zurückschießen kann. Was wollen Sie? Über den Roten Ripper reden. Und wie es Ihnen gelungen ist, ihm zu entkommen. Das weiß ich. Und Sie müssen es herausfinden. Sehen Sie, Feodosia Lwowna, ich bin den ganzen Weg aus Moskau hergekommen. Ich brauche Ihre Hilfe, um herauszufinden, wer der Mörder ist. Wer er ist? Ich weiß, wer er ist. Wirklich? Ja. Und ich werde ihn selber zur Hölle schicken. Mit diesem rostigen Kaninchenschießeisen? Vielleicht sollten Sie einen Sekundanten mitnehmen. Ich will nicht, dass sich irgendwer in meine Angelegenheiten einmischt. Also gut. Wie wäre es, wenn ich, sagen wir mal, diskret hinter Ihnen herlaufe, wie einer Ihrer treuen Hunde? Hm? Wow, wow. um sicherzugehen, dass ihnen nichts mehr passiert. Aber ich muss ihn töten, nicht sie. Ihr Befehl ist mir Wunsch, Feodosia Lwowna. Kommen Sie heute Abend, solange die Kirmes läuft. Er wird dort sein. Ich führe Sie zu ihm. Bist du sicher, dass du dich nicht schämst, in meiner Begleitung gesehen zu werden, Glücksbienchen Ludmilla? Wieso? Hast du Geschlechtskrankheiten? Ich fürchte ja. Sie heißt Altersverfall. Dagegen bin ich geimpft. Ach, wenn das nicht mein alter Peitschenkumpel Leutnant Zagotnow ist. Er freut sich, in festlicheren Umständen wiederzusehen. Geh mir aus dem Weg. Du störst meine Konzentration. Och, du meine Güte. Ein Soldatenjunge, der nicht gerade ausschießen kann. Halt's Maul. Weißt du was, ich zeig dir, wie man das macht. Ja, gib mir das Gewehr. Kann ich den Teddybär haben? Tut mir leid, Glücksbienchen. Der Teddybär geht an Leutnant Zagotnow. Der wird ihn trösten, wenn er heute Nacht von mir träumt. Malov! Zinnsoldat! Wo bleibt dein militärischer Anstand? Nicht zu reden von meinem Hemdkragen, den du zerreißt. Ach du meine Güte, es tut mir schrecklich leid, Zagotnow. Weißt du, mein linker Ellenbogen hat seinen eigenen Willen. Ach, der kleine Kobold läuft einfach rum und bricht Kieferknochen und erzeugt blaue Augen. Sehr schwer zu disziplinieren. Ich neige nicht dazu, mich zu prügeln, wenn ich in Damenbegleitung bin, Jungs. Und ich erkenne ein paar von euch Affen, die mich festhielten, als euer Leutnant kleine Strichmännchen auf meinen Hintern gezeichnet hat. Ich rate euch allen, euch schleunigst aus dem Staub zu machen. Ich glaube, sie folgen uns. Klar folgen die uns. Du solltest jetzt lieber weglaufen, Glücksbienchen. Es könnte hässlich werden. Geh den Jack Daniels aufwärmen. Ich bin gleich da. Ich lass dich nicht allein. Ich bin nicht allein. Geh schon. Zu spät. Weißt du, wie man die benutzt? Es gibt immer ein erstes Mal. Also schieß nicht, um diese Pfadfinder zu töten. Ziel nur auf die Beine oder dazwischen. Was fällt dir ein, meine Männer zu bedrohen? Dafür werde ich dich hängen lassen. Na. Hör zu, Sakopunk. Das ist zwischen mir und dir. Ein junger Spund gegen einen alten Säufer. Das sind ziemlich gute Bedingungen, wenn du keine Angst vor einem Zweikampf hast. So, und jetzt werden wir mein fatales Quizspiel spielen. Immer mein Favorit mit Affen deiner Art. Erinnerst du dich an dein linkes Bein? Es ist dasjenige, das ich hinter deinen Rücken gedreht habe und das dir ein gewisses Maß an Stress verursacht. Also, ich stelle eine Frage. Du gibst die richtige Antwort und dein bevorzugtes Soldatenbein überlebt. Hast du die anderen unter Kontrolle, Ludmilla? Ja, ich genieße das. Also, woher kam der Befehl, mich in Angarsk zu neutralisieren? Weiß nicht. Ach, falsche Antwort. Ich gebe dir einen Hinweis. Ich sag dir was. Du hältst mich und Ludmilla von unserer privaten Kirmesfeier ab. Oh ja? Ich denke, wir müssen dieses nette Spiel schnell beenden. Du verlierst, Kumpel. Nein. Das Verteidigungsministerium. Du brauchst mich nicht bis nach Hause zu begleiten. Ich bin jetzt ein großes Mädchen. Es ist nicht in meinen Chromosomen, dich allein nach Hause gehen zu lassen, Glücksbienchen. Da lauert ein etwas weniger als wohlwollender Massenmörder in dieser Gegend. vor dem habe ich keine Angst. Vor wem sonst? Vor mir? Vor mir. Dass ich schwach werden könnte. Und dass ich dich einlade, wenn wir an meine Tür kommen. Warte mal. Ich bin alt genug, der Großonkel deines Großvaters zu sein. Du bist nicht einfach ein verirrter Tourist, oder? Ich wünschte, ich wäre das, Ludmilla. Ich wünschte, ich könnte Jack, den Roten Ripper, vergessen und mich einfach konzentrieren auf... Jack Daniels. Hier wohne ich. Also... Gute Nacht. Kommst du mit rauf? Ach. Leider nicht. Ich habe noch eine Verabredung mit einer anderen Dame und ich fürchte, ich habe sie ein bisschen zu lange warten lassen. Ich spürte es schon, als die Hunde nicht bellten. Irgendwer wusste, dass ich Feodosia Lwowna heute Abend treffen sollte. Und hatte sie mir zuliebe vorbereitet wie ein ergebener Diener, indem er sie zuerst mit den Zöpfen an den Dachsparren aufgehängt und dann ihre Venen aufgeschlitzt hatte, so dass sich Sturzbäche von roten Blutkörperchen auf die ausgeweideten Hunde zu ihren Füßen ergossen. Nummer 63. Sie hatte als einzige seinen Angriff überlebt. Es ist mir ein Rätsel. Er hätte sie, wann immer er wollte, erledigen können. Warum ausgerechnet heute Nacht? Weil ich hier bin. Er will mich beeindrucken. Und? Soll er ruhig. Ich muss nur der Spur folgen, die er für mich gelegt hat, seit ich angekommen bin. Ich fürchte... Nein, Marlow. Schau... Telegramm. Es kam heute Abend für dich auf der privaten Leitung der Partei. Mission abgeblasen, Stop. Kommen Sie zurück nach Moskau, Stop. Bedauere Sie, involviert zu haben, Stop. MG. Sogar er gibt auf. Er hat noch nicht das volle Kommando, Malow. Er steht unter gewaltigem Druck. Hör zu. Sämtliche Züge sind voll. Aber ich hab dir eine Fahrkarte besorgt. Ja, morgen sehr früh. Niemand kann mir hier im Oblast einen kleinen Dienst verweigern. Das ist Wahnsinn, Malow. Sogar nach der ersten Mordserie akzeptierten die Leute, mit ihm zu fahren. Na und? Das beweist, dass es jemand sein muss, den Sie kannten, dem Sie vertrauten, Baditschko. Ja, vielleicht sogar ich. Mag sein. Such nicht nach zu vielen simplen Erklärungen, Malow. Der Fall ist indiskutabel. Begib dich nicht in die verdammte Schusslinie. Was ist es schon? Ein Rendezvous mit dem Sensenmann mehr oder weniger. Hält mich jung. Nummer... Der wievielte wäre ich? 64. Aha. Wenn jemand anhält auf der Straße, um mich mitzunehmen, wie kann ich dann sicher sein, dass es der Richtige ist? Kein Mensch aus dieser Stadt würde einen Anhalter mitnehmen oder auch nur das Auto an den Straßenrand fahren. Wenn dich einer mitnimmt, dann ist das eindeutig dein Mann. Zeig mir den Weg zur Landstraße. Malow, hör zu. Ich weiß, das klingt verrückt, aber... Dieser Kerl wird wissen, dass du bewaffnet bist. Ich habe einen bewaffneten Ermittler hinter ihm hergeschickt und das hat den Ripper so wütend gemacht, dass er meinem Offizier durch das linke Nasenloch geschossen hat, mit seinem eigenen Revolver. Er wird erkennen, dass es eine Falle ist. Er wird dich wahrscheinlich in der Sekunde töten, sobald er sie an dir riecht. Lass die Luger lieber hier bei mir. Ein sauberes Glas und eine Flasche Jack Daniels. Wir servieren keine ausländischen Getränke in diesem Haus. Aha. Und was ist sonst im Angebot? Ivan der Schreckliche. Es scheint mir, Ludmilla, dass ich unwillentlich am Ende doch dein Herz gebrochen habe. Niemand bricht mir das Herz, Mister. Es ist in Eisen gefasst und umgeben von bewaffneten Wächtern, die unwillkommene Eindringlinge fernhalten. Ich nehme nicht an, dass die Bemerkung, es tut mir leid, mir erlaubt, in diese Festung einzudringen. Sei nicht pathetisch. Trink schnell und verschwinde. Es ist Ladenschluss. Auch wenn ich in Ungnade gefallen bin, Ludmilla, bitte ich dich um einen Gefallen. Ich bin heute Abend nicht im Gefallenmodus. Ich möchte, dass du die Luger für ein paar Stunden warm hältst. Warum parkst du sie denn nicht bei deinem anderen Glücksbienchen? Für Dorsila Jovna? Tja, ich fürchte, sie ist unpässlich. Ich dulde keine Waffen in meiner Bar. Selbst wenn es um eine Frage von Leben oder Tod geht. Was kümmert mich dein Leben oder Tod, Mister? Sicherlich gar nichts. Aber ich spreche von deinem. Du bist ein bevorzugtes Ziel, weil man dich mit mir gesehen hat. Ich habe dir gezeigt, wie man diese Waffe benutzt. Zögere nicht. Weißt du was? Ich werde sie in den Angara-Fluss werfen, sobald du weg bist. Bevor du das tust, schau nach, ob du mich da nicht schon als Wasserleiche treiben siehst. Danke, Kumpel. Ich habe stundenlang mit dem Daumen gewinkt. Höllisch kalt heute Nacht, nicht wahr? Ich hatte wirklich nicht erwartet, dass ein Autostopper eine Chance hat. Bei all diesen Passagieren, die vom Roten Ripper in Fetzen geschlitzt wurden. Ein gewöhnlicher Tourist wie ich sollte kein Risiko eingehen, ich weiß, aber... Wegen der Kirmes fahren die Busse nicht und... Hörst du nicht auf zu reden, Mister? Oh, Verzeihung. Ich bin nur ein bisschen nervös. Wegen dieser ganzen Ripper-Geschichte. Hey, was soll das? Wir sind inmitten von nirgendwo. Ich will rauchen. Wow, Frösche. Du kannst dir nicht vorstellen, wie ein Stadtkind den Ruf der Wildnis vermisst. Wir sind wahrscheinlich nah am Fluss. Hm? Gleich da drüben. Weißt du, es ist seltsam. Wenn ich einen Anhalter auf der Straße mitnehme, habe ich die dumme Gewohnheit, die Person zu fragen, wohin sie oder er will. Eine meiner kleinen persönlichen Marotten. Worauf willst du hinaus? Du hast mich nicht gefragt. Vielleicht, weil es keinen Einfluss auf deinen Grund hat, mich mitzunehmen. Warum habe ich dich dann mitgenommen? Sag's mir, Kumpel. Glaubst du, ich bin der Rote Ripper? Naja, diese Machete unter deiner Lederjacke könnte glatt aus 2, 3 oder 4 machen. In einer romantischen, mondlosen, sibirischen Nacht wie heute. Abgesehen davon, dass du an dem Straßenrand angehalten hast, wo der Angara-Fluss am tiefsten und geräuschvollsten ist und wo so viele Opfer ihr Ende gefunden haben. Und dass der Ripper vielleicht das Opfer 64 sucht. Eine hübsche runde Zahl. Wie Felder auf dem Schachbrett, wo niemand heute Nacht auf der Landstraße ist, weil alle redlichen Bürger beschäftigt sind, den hausgemachten Fusel in den Gassen der Kirmes auszukotzen. Ripper, du? Macht verdammt viel Sinn. Aber es ist einfach ein kleines, winziges bisschen zu perfekto perfekt. Das Hackeball brauchst du nicht mehr, Miezekatze. Ich nehme an, du wirst mich nicht an den verpetzen, der dich geschickt hat, mich aufzusammeln, weil du Schiss hast. Was diese Person mit dir machen würde. Aber keine Sorge, ich werde dich nicht foltern, wie er das tun würde. Es gibt gar keinen Roten Ripper, stimmt's, Kumpel? Jemand hat ihn erfunden, richtig? Das hab ich mir mit meinem Erbsenhirn schon ausgedacht. Willst du mir sagen, warum? Tja. Schade. Klamotten aus, auf der Stelle. Hopp, 2, 3, 4. Hopp, 2. Es ist arschkalt. Und ob, Klamotten aus. Meine Unterwäsche auch? Vollständige Entkleidung, Miezekätzchen. Ja, gut so. Sag mal, warst du je im Angalsk-Schwimmverein der Pfadfinder? Nein, warum? Nun, ich möchte keinen armen Kerl, der nicht schwimmen kann, in den Fluss schicken. In den Fluss? Na los, Hechtsprung. Oder soll ich dir in den Arsch treten? Wie du willst. Bon voyage! Ah! Die Gangschaltung spielte russisches Roulette mit meinen Nerven. Sowas wie Tagesanbruch machte sich bemerkbar. Was in diesen Breiten hieß, dass sich der Himmel allmählich von kohlschwarz zu herrlichem rattenfelltrübem Grau verwandelte. Es war noch immer eine gute Autostunde entlang des Angara-Ufers zu der Stelle, wo sich der Fluss in den majestätischen Baikalsee ergießt. Na sowas. Marlow, so eine Überraschung. Ach, wirklich? Entschuldige, dass ich dir die Hand mit Gummihandschuhen geschüttelt habe, aber ich habe ein bisschen gegärtnert. Gärtnerst du immer um 4 Uhr in der Früh, Kravtschenko? Ja, wenn ich nicht schlafen kann. Vielleicht hast du Besuch erwartet. Wen würde ich zu so früher Stunde erwarten? Mich zum Beispiel. Ich war überzeugt, dass du in dem Morgenzug nach Moskau sitzt. Wirklich? Ja, wie hast du hierher gefunden? Einer dieser Amateurschauspieler aus Angarsk. Der war so nett, mir seinen Laster zu leihen, weil er beschlossen hatte, nach Hause zu schwimmen. Aha. Siehst du, und dieser Laster, zugelassen auf die Adresse des Parteihauptquartiers Angarsk, fuhr direkt hierher zu deiner Datscha an den malerischen Baikalsee. Und wo du jetzt schon mal hier bist, sei willkommen und genieße es, Marlow. Als Nummer 64? Das ist genau das, was die Amerikaner die 64-Dollar-Frage nennen. Aber warum? Warum? Kravtschenko. Warum? Wozu warum? Hm? Du kennst die Macht, die ein regionaler Vorsitzender an einem Ort wie diesem hat. Ja. Die Partei kontrolliert hier alles. Wer bekommt eine Wohnung? Wessen Kinder gehen in die Uni? Wer lebt? Wer stirbt? Ja, wenn nötig, warum nicht? Mord ist, warum nicht? Kollektive Ermordung. Und perfekt organisiert. Vom ersten Frühstück bis zum Arsch zu kneifen. Die örtliche Partei hat hier jedermanns Loyalität, Marlow. Sogar das Militär, wie du selbst erfahren musstest. Jedermann. Mit Ausnahme von 63 Menschen. Vielleicht mehr, vielleicht weniger. Keiner zählt. Ja. Ein paar Ratsmitglieder, die gegen Gemeindeziele waren. Ein oder zwei schnüffelnde Fahnder vom Innenministerium. Andere, die nicht an dem, was du spöttisch das Kollektiv nennst, teilhaben wollten. Dissidenten. Ach, nennen wir das Kind beim Namen, Marlow. Abschaum. Lokale Dissidenten eliminiert auf Befehl der Partei, alias der Rote Ripper, nicht wahr? Der echte Ripper existiert gar nicht. Oh, der existiert ganz gewiss, Marlow. Er hat uns während all dieser Jahre gute Deckung gegeben. Wenn er zuschlägt, bemerkt niemand, wenn ein oder zwei andere verschwinden. Wir wissen sogar, wer das ist. Und wenn die Zeit gekommen ist, wird er vor Gericht gestellt. Ja. Und wird zweifellos gezwungen, sämtliche Morde zu gestehen. Ja, jedermann in Angarsk und sogar bis zu den Grenzen des Irkutsk ist der Partei etwas schuldig. Sogar dein sogenannter Roter Ripper. Wir haben die Leute hier aus dem Mittelalter ins 20. Jahrhundert befördert. Elektrizität, Telefon, ja. Erstklassigen Gesundheitsdienst, billige ja. Unterkunft. Und weißt du, was die Gegenleistung ist, Marlow? Ihr Schweigen. Falsch. Ganz falsch. Ihre Komplizenschaft. Sie sind alle freiwillige Teilnehmer. Fast jeder hier ist beteiligt in verschiedenen Rollen, wie du es lieber nennst. Sogar mein alter Gula-Kollege Baritschko, mit seinem guten Rat, meine Luger zurückzulassen, weil es den Ripper herausfordern würde. Die würde dir sowieso nichts genützt haben. Wieso das? Dein Körper sagt dir schon, warum, Marlow. Nun schäm dich. Du Experte für klassische schädliche Substanzen. Du bist auf meinen Begrüßungshändedruck hereingefallen. Was war also auf diesem Gummihandschuh? A-234. Nervengift. Nicht genug, um dich zu töten, aber immerhin. Nur ein winziges bisschen, um dich sehr, sehr krank zu machen. Lieg einfach still hier. Auf dem Abhang mit dem Hinterkopf im Wasser. Und lass dich von den Wellen in den Schlaf lullen. Es gibt kein Heilmittel, das weißt du doch. Wozu die Handschellen? Ich bin doch sowieso fertig, Kravtschenko. Ja, du bist tatsächlich fertig. Aber du bist immer noch Marlow. Was hast du davon, mich umzubringen? Ja, eigentlich in Wirklichkeit gar nichts. Das tut mir echt leid. Aber du, Marlow, du bist das unglückliche Opfer des Mannes, der dich hergeschickt hat. Gorbatschow? Mischa. Der denkt, er könne die Weise, wie die Sowjetunion über 50 Jahre lang regiert wurde, verändern. Nein, nein. Manche von uns arbeiten daran, ihm dieses kleine Vergnügen nicht zu gönnen. Also? Verteidigungsministerium. Unter anderem. Sowieso hat er dich nicht hergeschickt, um einen Mörder zu entlarven, wie er dir gesagt hat. Sondern eher, um mich zu eliminieren. Wie du siehst, ist das nach hinten losgegangen. Schlimm. Besonders für dich. Alles fängt damit an, dass mir mein Vater das Schwimmen beibrachte. Indem er mich von einem Floß in den 5 Meter tiefen See stieß und mir nachrief, ich solle es wie die Schildkröten machen. Und ich schwor mir unter Wasser und mit meiner 6-jährigen Wut im Bauch, ihm die Befriedigung nicht zu gönnen, mich in letzter Sekunde rauszuziehen und so lange wie möglich unter Wasser zu bleiben. So lernte ich, meine Lungen zu entspannen. Als banal, Marlow? Im Baikalsee ertrinken? Ich werde es etwas interessanter für dich machen. Hier, riesige Schnecken und altes Brot. Unser wunderbarer Baikalsee. Riesenschildkröten lieben das. Werden gleich hier sein, um dir Gesellschaft zu leisten. Woran sollte ich mich noch erinnern in Bezug auf das Ertrinken? Etwas, das das Nervengift A-234 in meinem Hirn vernebelt. Ertrinken. Ertrinken, ja. Vom eiskalten Wasser wiederbelebt, taucht etwas aus tiefster Erinnerung langsam auf. Ja, kämpf nicht dagegen. Lass es geschehen, wenn du ertrinkst. Verschwende deinen Sauerstoff nicht. Damit gewinnst du 1 Tonne vitaler Sekunden. Kravtschenko, das Mädchen. Ludmilla? Auch würdest du nicht gerne sterben in dem Glauben, sie sei nicht beteiligt? Also war sie es. Das war sie allerdings, Marlow. Nur scheint sie unglücklicherweise eine Schwäche für dich zu haben. Ich fürchte, dass ihre beliebte Kneipe an einem dieser bitterkalten Abende die Tür nicht öffnen wird. Nun, ein letztes Schädelbad. Um meinen Kopf unter Wasser zu drücken, kniete Kravtschenko auf meiner Brust. Mit Handschellen und meinem Nervensystem im Bürgerkrieg musste ich zurück zum alten Yoga-Training. Die obere Hälfte deines Körpers schläft ein. Konzentrier deine ganze Kraft in die Lenden, die Hüften, die Knie und die Beine. Deine Lungen sind kaputt. Drücke, was von dir übrig ist, in den Hintern. Überlass deinem Turus das Reden. Flach auf dem Rücken liegend hatte ich seinen Kopf mit meinen Beinen im Scherengriff, wie Ringkämpfer das nennen, und zerrte ihn blitzschnell auf mich drauf in den See. Als alle Kraft in meinem Torso erstorben war, zwang ich meine Beine, zu einem eigenen Körper zu werden, und mein stotterndes Hirn telegrafierte Wut zu ihnen. So hielt ich Kravtschenko auf mir unter Wasser. Jetzt war es nur noch die Frage, wessen Lungen länger durchhielten. Was zum Teufel willst du? Ach, natürlich. Deine verdammte Luger holen, nehme ich an. Hier, nimm sie. Und jetzt verschwinde! In ein paar Wochen, so hoffe ich, werde ich wieder versuchen können zu gehen. In der Zwischenzeit schiebt mich Ludmilla, mein Schutzengel, in einem improvisierten Rollstuhl herum. Sie hat ihn aus einem eingesunkenen Sessel und einem kaputten Fahrrad zusammengeflickt. Für meine Luger hat sie sich extra ein Hüfthalfter genäht aus einer alten Lederjacke. Nachmittags füttert sie mich mit Borscht und Pelmeni, die, das muss ich leider sagen, den Babuschka-Test nicht bestehen. Aber was soll's. Jeden Abend reibt sie einen in Jack Daniels getauchten Schwamm über meine fiebrigen Brauen. Und nach, während die Wochen vergehen, erlaubt sie sogar, dass ich ein paar Tropfen der heiligen Medizin wie ein Wasserfall über mein Gesicht ergießen und meine Lippen benetzen. Marlow und der rote Ripper von David Zane Meyerowitz. Marlow, Udo Schenk. Kravtschenko, Silvester Groth. Gorbatschow, Moritz Fuhrmann. Baritschko, Christian Redl. Zakotnov, Niklas Dreger. Ludmila, Christine Alia Hunold. In weiteren Rollen Jonas Beck, Adrian Hildebrand, Angelika Fornell und Sigrid Burgholder. Technische Realisation: Matthias Fischenich, Steffen Jahn und Jens-Peter Hammerherr. Regieassistenz: Tim Müller. Musik: Bernd Keul. Regie: Jörg Schlüter. Dramaturgie: Thomas Leutzbach. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2021.